الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. قلنا وصلنا بارك الله فيكم إن إلى أن العالم كان يعيش أحوالا اجتماعية دينية أخلاقية سياسية سيئة، ولما يظهر الفساد في البر والبحر لا بد من منقذ، لا بد من مخلص، لا بد من قائد يخرج الناس بعمله طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا السوء. والفساد والاضطراب، من بين الفساد والاضطراب يخرج أحد الناس فيقود إلى الخير. وفي الكتب السماوية السابقة، يعني السابقة للقرآن، هناك البشارة أو البشارة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المخلص هو النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا أخوة أن عيسى عليه السلام يعني قال هذا الكلام لأتباعه، قال سأذهب وسيأتي بعدي المخلص، لن يأتي إلا إذا ذهبت أنا، لن يأتي إلا إذا ذهبت أنا. عيسى عليه السلام قال هذا الكلام، وعلى الرغم من تحريف الإنجيل ولكن بقيت مثل هذه الكلمات في الإنجيل لتدل على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاليوم سنتكلم عن حكاية كتب أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرسل إخوة لعلات. قال: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، ديننا واحد، ولكن أين الاختلاف عندهم؟ في الشرائع، في الشرائع. كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الآية 48 من سورة المائدة. أي أنه بارك الله فيكم في أصل الدين، يعني في التوحيد، في العقيدة، كل الأنبياء دينهم واحد، دعوا إلى لا إله إلا الله، وإنما الاختلاف وقع في الشريعة والمنهاج، فاختلفوا في بعض قضايا الشريعة وفي منهاجهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك بشر الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه آخر الأنبياء والمرسلين. وأي بشر لم يؤمن بنبي من الأنبياء إنما كذب بجميع الأنبياء، يعني الذي ما يؤمن بنوح فقد كذب بكل الأنبياء، والذي ما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب بكل الأنبياء. فالصادق يجب عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان الله، الرسول النبي الأمي اسمه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى في سورة الأعراف، سورة الأعراف الآية 56 بعد 100 57 بعد 100، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. انتبه الآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يعني يجدون الرسول النبي الأمي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه آية تدل على أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل، موجود عندهم في التوراة والإنجيل. وكذلك قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الرغم من أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، بل اليوم اليهود والنصارى يقولوا الكتب هذه ليست كلام الله، وإنما يقولوا هذه عبارة عن مجموعة حكايات وقصص، يعني هم عبارة عن شيء تاريخ، ما أقول هذا كلام الله، إنما القرآن هو كلام الله. على الرغم من هذا التحريف بقي في كتبهم دلائل كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي. وأنا أنصح إخواني هنا، بارك الله فيكم، أنا أنصح إخواني هنا نصيحة. بعض الأخوة والأخوات اليوم يعني يضيع وقته كثيرا في دراسة الإنجيل والتوراة، ويبحث في الإنجيل والتوراة وهم يقولون كذا وهم يقولون كذا وهم يقولون كذا. طيب، ولكن السؤال: لماذا لا تدرس القرآن؟ يعني لو درست القرآن لفهمت ما في التوراة والإنجيل، فما تحتاج التوراة والإنجيل، ولعلمت أن في كتبهم هذه الأمور. يقول له: طيب نحن نريد نستدل عليهم. طيب جيد، ولكن عندما تستدل عليهم أولا تعلم دينك، فإذا تعلم دينك وكان عندك من العلم الشرعي ما يكفي آنذاك إذا تخصصت في هذا المجال لا بأس. ولكن إذا أنت ما تعرف لسه القرآن وما تعرف الحديث، فكيف أنت تريد أن تقرأ في التوراة والإنجيل وتناقش النصارى وأنت لم تعرف دينك أصلا؟ هل سيسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن كتبهم؟ لا، ولكن سيسألك عن القرآن، والقرآن حجة لك وعليك. فذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي بهذه المسألة أن يحافظوا على تعلم القرآن وعلى فهم القرآن قبل ما يطلبوا تعلم التوراة والإنجيل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة جدا، ونحن في الوقت الأخير يعني نلاحظ هذه المسألة كثيرا، خاصة عند بعض يعني المتحمسين للنقاش مع النصارى أو مع اليهود. وبارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب، أو قيل من الإنجيل، فقال له: دعها يا ابن الخطاب، لقد أتيتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى هنا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني حتى لو موسى كان موجود كان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من ذلك ماذا نريد؟ لذلك ادرس القرآن قبل ما تدرس الإنجيل. ولكن هذا الكلام الذي سأتكلم عليه اليوم هو من باب فقط الإثبات. وبارك الله فيكم، أولا نحن نبدأ بالقرآن، ثم من باب يعني المتابعات والشواهد نذكر بعض الأمور، لأن الحديث الضعيف يستخدم فقط في المتابعات والشواهد. Die Verkündung, wir haben voriges Mal, Barakallahu Fikum, gesprochen darüber, dass die Welt damals, durcheinander war, politisch gesehen. Es gab große Mächte, die könnten alles auf dieser Welt tun und die Armen könnten gar nicht tun. So wie unsere Zeit, so ungefähr. Zwei, drei Mächte, Welt, Macht, die können alles machen. Und die Armen, die müssen nur arbeiten für die Reichen. Von der anderen Seite, von soziologischen, es gab Gruppen, Schichten. Es gab eine Schicht, die waren diese Sklaven, die haben überhaupt keine Rechte gehabt. Eine Mittelschicht, die waren natürlich auch unterdrückt. Und dann eine Herrscher, sozusagen, Schicht, die könnten alles tun. Auch in Europa, die Kirche hat alles bestimmt. Auch der König musste von der Kirche bestimmt werden. Und wenn der König kein Segen von dem Papst bekommt oder bekam, dann könnte er nicht weitermachen. Sondern das war so in England zum Beispiel, immer der Großpriester könnte den König bestimmen. Und deshalb haben diese Leute alles bekommen. Bei den Juden war das auch so der Fall. Bei den Arabern, die waren Schichten und die waren arabische Stämme, die gegeneinander gekämpft haben. Religiös, die Leute haben Götzen angebetet, die Religion wurde missbraucht, wie die Kirche zum Beispiel im Mittelalter, das hat alles missbraucht. Und das ist auch heute der Fall, aber es kam natürlich überall durcheinander. Deshalb die Welt hat eine Person gebraucht, dass diese Person die Leute führt zum Guten, dass die Welt aus dieser Krise rauskommt. Und natürlich, das musste ein Prophet sein, damit dieser Prophet auch Beweis hat und Unterstützung von Gott bekommt. Weil nicht jeder die ganze Welt führen kann. Und deshalb war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam die geeignete Person, die zu den Leuten gesandt worden ist, damit die Leute von Torheit zu Erleuchtung kommen. Und so kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber wir wollten, bevor wir über die Botschaft sprechen, nur Barakallahu fikum, etwas erklären. Und zwar, dass der Prophet Muhammad s.a.w. verkündigt worden war in den anderen Büchern auch, die vor dem Koran waren. Es gab Verkündung mit dem Prophet Muhammad s.a.w. Die Propheten haben verkündet, dass der Prophet Muhammad s.a.w. kommen wird. Und es gibt Beweise dafür. Natürlich für uns, der Beweis ist der Koran. Und das ist genug. Aber trotzdem werden wir vielleicht ein paar Stellen aus anderen Büchern holen, damit man nur weiß, dass die Sache klar ist. Und bevor ich das anfange, dann sage ich etwas bitte als Empfehlung für meine Brüder und Schwestern, weil ich in der letzten Zeit merke, dass viele Brüder und Schwestern, die noch nicht den Koran richtig gelernt haben oder die Sunna noch nicht verstehen, die fangen an mit Diskussionen mit Christen oder mit Andersgläubigen, damit sie ihnen beweisen, okay, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam steht bei euch und das steht bei euch in der Bibel so und in Vers so und in Tora so. Eigentlich, der Muslim ist verpflichtet, seine Religion erstmal zu lernen. Du musst erstmal den Islam lernen. Du musst erstmal den Koran verstehen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dich am letzten Tag weder nach Bibel, noch Evangelium, noch nach Taurat fragen wird, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nach dem Koran fragen, weil der Koran entweder wird am letzten Tag ein Beweis für dich oder gegen dich. Du musst aufpassen hier. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat einmal Umar ibn al-Khattab gesehen und er hat ein Blatt von Taura. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, nimm das weg, Umar. Wenn mein Bruder Musa hier wäre, folgen wird. Und deshalb, Barakallahu fikum, wenn du den Koran, wenn ihr den Koran lernt und wenn man den Koran versteht und wenn man die Sunna lernt, dann wird man klare Beweise haben durch den Koran und durch die Auslegung des Korans, dass der Prophet Muhammad s.a.w. der letzte Gesandte Gottes ist, wer der Prophet Muhammad s.a.w. uns erzählt hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. erzählte uns, er hat gesagt, wir Propheten, wir sind alle Brüder. Unser Vater ist einer und unsere Müttern, die sind verschiedene Frauen. Der meinte damit, sallallahu alaihi wasallam, unsere Religion ist die eine. Was ist die Religion bei Allah? die Gott ergeben hat. Gott Ergebenheit ist die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wo ist der Unterschied zwischen den Propheten? In Methodik und Weg, wie man die Religion praktiziert. Deshalb gab es sozusagen in Normenlehre und in Methodik und in Weg Unterschiede zwischen den Propheten. Aber allgemein, alle Propheten haben den gleichen Glauben und den gleichen Grundsatz des Glaubens. Das, barakallahu fikum, führt uns dazu, dass man hier bestätigt und sagt, wer an einem Propheten zweifelt, zweifelt an alle. Und wer einen einzigen Propheten nicht bestätigt, hat alle nicht bestätigt. Das heißt, wer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht bestätigt, dann hat er alle nicht bestätigt. Wer Nuh nicht bestätigt hat, hat alle nicht bestätigt. Und wenn man sagt, ich wäre gläubig, dann muss man bestimmt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigen als Gesandter Allahs. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat von allen Propheten ein Versprechen genommen. Das bedeutet, alle Propheten haben ein Versprechen gegeben, dass sie alle dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verkünden, dass er kommen wird und dass er der letzte Gesandte Allahs ist. Im Koran, in Surat Al-A'raf, in Surat Al-A'raf, die Aya 157. Und die 156. 156? 157. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erzählt, wem die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Der sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die Barmherzigkeit Allah bekommen, sind diejenigen, die Allah fürchten, die Zakat entrichten und die glauben an die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Sie folgen dem Propheten, dem Gesandten, Propheten, Al-Ummi, Analphabet, und Al-Ummi bedeutet auch, der sozusagen nach Fitra ist, der die Religion der Fitra hat. Das ist Al-Ummi eigentlich, nicht nur Analphabet, sondern Barakallahu Fikum, derjenige, der sozusagen das Angeborene bei ihm noch ist von der Religion. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Sie werden das finden bei ihnen in ihren Büchern, in Tora und in Injil, Evangelium. Was macht dieser Prophet? Der gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Der erlaubt ihnen, was gut ist, und der verbietet ihnen, was boshaft ist. Das macht dieser Prophet. Wer ist dieser Prophet, der gekommen ist nach Musa und nach Isa, nach Tora und nach Injil, der diese Eigenschaften eigentlich hat? Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das steht im Koran. Und hier steht in dieser Aya, man wird seine Bezeichnung in ihren Büchern auch finden. Und Wallah, gibt es diese genaue Bezeichnung von ihm. Und Isa alaihi salam sagte, in Surat As-Saff, die Aya 6, وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. Und als Isa zum Volk Israel gesprochen hat, O Volk Israel, ich bin der Gesandte Allahs zu euch. Bestätige, Isa عليه السلام bestätigt, was sie haben, das wird Torah. Und Isa verkündet einen Propheten, der heißt Ahmed, der Gotteslobende. Der Gott ist Lobende. Und das steht bei ihnen klipp und klar. So, Gott ist derjenige, der Gott lobt. Und der gelobt wird. Und das ist Muhammad Ahmed. Weil Isa alaihi salam selber ihnen sagte, ich werde weggehen. Und nach mir kommt er. Er wird nicht kommen, bis ich weggehe. Was wird er sprechen? Der wird meine Worte euch sagen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nach Isa gekommen. Und er hat die Worte von Isa gesprochen. Dient nur dem einen Herrn. Dient nur Allah. Betet nur Allah subhanahu wa ta'ala an. Und wie ich schon gesagt habe, wir brauchen kein Evangelium und kein Tora, um das zu bestätigen, weil die Beweise so viel sind. Aber laut, was die Bibelforscher und die Bibel, die Leute sagen, sie sagen, Bibel ist nicht Wort Gottes. Sie sagen, das ist Geschichten und Erzählungen, Erfahrungen, die man gesammelt hat und man kann weg davon lassen und wegnehmen, wegschaffen und so weiter. Aber wir sagen, der Koran ist Wort Gottes. Und Wort Gottes kann man nicht mit Wort von Menschen vergleichen. Weil man auch Gott und Mensch nicht vergleichen kann, dann kann man auch nicht das Wort von Gott und von Menschen vergleichen. Deshalb, Koran ist hier maßgebend. Aber trotz, dass diese Leute ihre Bücher verfälscht haben, nicht alle natürlich, aber, barakallahu fikum, da bleiben bestimmte Beweise in ihren Büchern. Und das werden wir vielleicht schnell ein paar Sachen erklären. Und wie ich schon erzählt habe, bitte, bitte, lerne den Koran und lerne deine Religion. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich am letzten Tag nach dem Koran fragen, nach deiner Religion. Allah wird dich nicht fragen, was in der Bibel steht, was bei Johannes steht und was bei Matthäus steht und was bei Lukas steht und was bei Markus steht und was steht bei Apokalypsen. Allah wird dich danach nicht fragen. Allah wird dich danach nicht fragen, was steht bei Mose 1 oder bei der Tentonium und ich weiß nicht was. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nach solchen Themen nicht fragen. Allah wird dich fragen, was stand im Koran? Weil der Koran ein Beweis für dich ist oder gegen dich. Das soll aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Und viele Leute haben das versucht übrigens. Die haben lange Zeit diskutiert mit Christen und mit den anderen. Das heißt nicht, dass wir keinen Dialog wollen. A'udhu billah. Wir wollen Dialog, aber die wollen keinen Dialog mit uns. Das ist die Sache. Die wollen keinen Dialog. Wir wollen Dialog. Wir wollen diskutieren. Aber die wollen nicht. Weil wenn wir kommen und sagen, ja kommt, eure Beweise, unsere Beweise, sagen, ach, wir wollen so nicht diskutieren. Ja, was wollt ihr dann? Die wollen, dass wir ihnen sagen, alles ist bei euch in Ordnung und alles bei uns ist falsch. Ihr seid friedlich, wir sind Terroristen. Ihr seid gute Menschen, wir sind kriminell. Ihr seid super, wir sind unter dem Boden. Ihr seid Deutschland sucht den Superstar und wir sind Deutschland sucht den Superterrorist. Das ist die Sache. Möge Allah uns bewahren. Und Wallah, ich habe das in vielen Diskussionsrunden und Foren sozusagen erlebt. Wenn man mit ihnen kommt oder will man mit ihnen diskutieren, dann blockieren sie sofort. Blockieren sie sofort. Wir brauchen nicht zu diskutieren. Wir sagen, was wir glauben. Wir sagen, was wir glauben. Ob die anderen annehmen oder nicht, das ist nicht unsere Sache, barakallahu fikum. Aufpassen. Aufpassen bitte, nicht, dass du deine Zeit verlierst. Weil wenn du auch diesen Leuten, die meisten von ihnen, wenn du ihnen tausende Beweise bringst, die nehmen das nicht an. Sagen dir, ach, wir können das ändern, wie wir wollen. Möge Allah uns bewahren. Fit Taurat, fi Safari, Tathniyat al-Ishtira'. الإصحاح الثامن عشر الفقرة الثامنة عشر قال على لسان موسى أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به من هو النبي من وسط إخوتهم من وسط إخوتهم أي من وسط بني عمومتهم أي من وسط بني عمومتهم بني إسحاق هم بنو إسحاق وبنو عمومتهم هم أبناء إسماعيل من هو النبي الذي كان من أبناء إسماعيل هل في خمسة هو واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم وأجعل كلامي في فمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى فيكلمهم بكل ما أوصيه به فإذا المراد هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤيد ذلك الحوار الذي دار بين يحيى وأولئك الذين سألوه فقالوا له من أنت فاعترف ولم ينكر وقال لست المسيح فأسألوه إذن من أنت إيليا؟ فقال لست أنا. قالوا ذلك النبي أنت؟ انتبه، ذلك النبي أنت، ما قال ذلك، ما قالوا أنت نبي، هل أنت نبي، قالوا النبي، وهذه مسألة مهمة جدا. فأجاب لا. فقالوا له فما بالك إذن تعمد إذا كنت لست إيليا ولا المسيح ولا النبي. إذن كانوا ينتظرون ثلاثة، كانوا ينتظرون المسيح، وكانوا ينتظرون إيليا، وكانوا ينتظرون النبي. من هو النبي؟ النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بارك الله فيكم في تثنية الاشتراع، في تثنية الاشتراع في التوراة، جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران. فمجيء الرب هو مجيء الرسالة، أي جاءت الرسالة أولا في سيناء وهي التي نزلت على موسى، وأشرق لهم في ساعير، ساعير جبال القدس، جبال القدس، وفيها ولد من؟ عيسى عليه السلام. وتلألأ لهم في فاران، من هي فاران؟ جبال مكة. من الذي نزلت عليه النبوة في فاران في جبال مكة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بارك الله فيكم وحي من جهة بلاد العرب في الوعر من بلاد العرب، إلى أن قال هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض كيماء وافوا الهارب بخبز، إلى غير ذلك. فقال من بلاد العرب، من بلاد العرب. هل كان في من بني إسرائيل أحد من بلاد العرب؟ ما كان فيه، وإنما النبي سيكون من بلاد العرب. وكان اليهود، وكان اليهود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يبشرون أهل المدينة، يعني الأوس والخزرج، كانوا يقولوا لهم لقد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا. كان يقول هكذا اليهود لأهل المدينة، قل لهم سيخرج الآن نبي وسينصرنا عليكم، سينصرنا عليكم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما، ولما جاءهم من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به. وكذلك بارك الله فيكم بشرت الأناجيل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم السود ساقن فوق شمك als Vorgeschmack in diesem Zusammenhang. Nur, es gibt tausende Beweise übrigens in Torah und Injil, dass der Prophet Muhammad SAW der letzte Gesandte Gottes ist. Aber wenn man diese Beweise annehmen will. Auf jeden Fall als Beweis hier, Musa a.s. Gott hat zu Musa a.s. gesprochen. Er sagte ihm, ich werde von ihrer Mitte, von ihren Cousinen einen Propheten wie du erwecken. Und ich werde mein Wort auf seine, in seinen Mund sprechen und er wird zu ihnen sprechen mit allem, was ich ihm befehle. Was ich ihm befehle. Wer war dieser Prophet? Einen Propheten wie dich werde ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ihm werde ich meine Worte in den Mund legen und er hat ihnen alles zu verkünden, was ich ihm gebiete. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich fordern. Deuteronomium, ich weiß nicht wie das heißt, 18:18. Ja, das ist schwer vorzutreten. Ja, Deuteronomium. Das ist Barakallahu fikum. Das bedeutet, ihre Brüder hier, die sind ihre Cousine. Ismail a.s. und Ishaq a.s. die sind die Brüder und die Söhne von Ibrahim. Von Ishaq kamen die Propheten von den Juden, von Beni Israel, dann danach von Jakob a.s. und so weiter. Ishaq, Jakob, von Jakob, Jakob ist Israel a.s. und die Kinder von ihm. Von diesen Leuten, von ihren Cousinen, wird ein Prophet kommen. Wer ist dieser Prophet, der von Nachkommenschaft von Ismail gekommen ist? Der war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Auch barakallahu fikum, als die Juden zu Johannes Yahya alaihi salam gekommen sind und die haben ihm gesagt, wer bist du eigentlich? Sag uns, wer bist du? Bist du der Messias? Das wird, bist du Jesus? Der hat gesagt, nein. Bist du Elia? Er sagte, nein. Bist du der Prophet? Pass auf, die haben ihm nicht gesagt, bist du ein Prophet. Bist du der Prophet? Das ist in Johannes 19 bis 21. Erst 1, 19 bis 21. Johannes 1, 19 bis 21. Der hat gesagt, nein. Das bedeutet, sie haben auf drei Personen gewartet. Auf Jesus, auf Elia und auf den Propheten. Wer ist der Prophet? Das ist Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und barakallahu fikum in At-Tathniya auch, 23, die erste Verse. Allah, der Gott hat gesprochen und er sagte, die Botschaft kam von Sina die Botschaft ging auf in Sa'ir und glanzte in Faran. Was sind diese Sinai, Sa'ir, Faran? Das sind drei Berge. Sinai, das war Musa a.s., als Allah zu ihm gesprochen hat. Sa'ir, das war Isa a.s., als er die Botschaft bekommen hat. Faran, die sind die Berge von Mekka. Was verbindet die drei? Musa a.s., Isa a.s., der Prophet Muhammad s.a.w. Das steht bei ihnen. Das steht bei ihnen noch, weil die das nicht anders, die haben viel verfälscht und sowas, aber die könnten nicht. Die könnten nicht. Und wir kennen die Geschichte von Safiya bint Huyay, als sie gesagt hat, einmal kam mein Vater, einmal kam mein Onkel und der hat bei uns geklopft, Nacht. Dann hat mein Vater aufgemacht, die sind sofort gegangen und die haben die Tora nachgeschlagen. Der hat gesagt, ist er? Der hat ihm gesagt, ja, er ist. Das wird, der ist der Prophet. Und die meinten, der Prophet Muhammad s.a.w. und sie hat das gehört. Der hat ihm gesagt, ja, was sagen wir den Leuten? Der hat gesagt, mach das weg. Damit die Leute das nicht wissen. Und subhanallah. Auch barakallahu fikum, in Ishi'ya, wahyun min jihati bilad al-Arab. Botschaft von der Seite von den Arabien. Von Arabien. Welcher Prophet war von Arabien? Außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Auch noch dazu, barakallahu fikum. Die Juden, die haben immer den Leuten von Medina gesagt, es wird jetzt ein Prophet kommen und er wird uns unterstützen gegen euch. Aber Allah sagt im Koran, in Surat al-Baqarah, in Surat 2, die Ayah 89. وَلَمَّا جَاءُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا عَرَفُوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Das wird, als zu ihnen ein Beweis von ihrem Herrn gekommen ist, was das bestätigt, was sie wissen und was sie haben, was haben sie? Sie haben das verleugnet, als ob sie das nicht wüssten. Das sind Beweise, paar Beweise. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, tausende von Beweisen. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Und auch, barakallahu fikum, fi al-Injil. Fi al-Injil, في الإنجيل مثلا في يوحنا في إنجيل يوحنا طبعا الأناجيل هي أربع اللي هي يوحنا مرقس متى ومرقس نحن بنسميه مرقس لوقا يوحنا ومتى ماتيوس اللي هو متى ماركوس اللي هو مرقس يوحانس اللي هو يا لا في هاي استفسر عربيش يوحنا und لوكاس لا لوكاس لوقا برنابا is was anders هذه الأناجيل فيها بعض الأمور طبعا هي فيها تحريف كثير ولكن رغم ذلك طبعا في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وما أنتم وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم فيكون فيكم. ويقول: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. قال: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الله الأب ينبثق فهو يشهد لي. إذن بارك الله فيكم، حتى المسيح عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعنى هو الفراقليط أو الباراقليط اللي هو الباراكليتوس، يعني في باراكليتس أم باراكليتوس، وهو المخلص أو المعزي، وهو طبعا في اللغة اليونانية القديمة هو الذي يحمده الناس ويحمد الرب. من هو الذي يحمد الرب؟ هو أحمد، اسم النبي صلى الله عليه وسلم تماما موجود. وقيل طبعا أنه موجود بارك الله فيكم في إنجيل برنابا، في إنجيل برنابا الباب 220 أنه موجود اسم النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولكن طبعا إنجيل برنابا ما اعتمدته الكنيسة، ما اعتمدته الكنيسة. بارك الله فيكم أخ، إن إفانجيليوم جبت أخ فيه لبفايزة لست بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كومن فيغت ثم بشبيل باي يوهانس، باي يوهانس يسوس هات جزاك إش wenn ihr mich liebt dann nimmt meine Befehle und ich verlange von dem Vater, dass er euch ein Parakletos schickt oder gibt, damit er mit euch bis Ewigkeit bleibt. Und auch der sagt in einer anderen, auch bei Johanna, der sagt auch das Gleiche. Und Parakletos, die nennen das Tröster, Lehrer. Die sagen Lehrer, Tröster, Heiliger Geist und Tröster, Lehrer, Heiliger Geist. Und noch eine vierte Bezeichnung bringen sie in der Bibel für ihn. Und die vergessen, die fünfte lassen sie weg. Und obwohl die fünfte ist die maßgebende, weil das bedeutet der Gotteslobende. Und wer ist der Gotteslobende eigentlich? Das ist Ahmed. Das wird der Prophet Muhammad s.a.w. In Altgriechisch, Barakallahu fikum, Parakletos. Es gibt Parakletis und Parakletos. Parakletis ist der Heilige Geist. Und Parakletos ist der Tröster oder der Gotteslobende eigentlich. Der Gottes Lobende. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt natürlich noch viele. Es gibt auch in Bernabas Bibel in Kapitel 220, dass der Prophet Muhammad so sein Name steht. Und es steht bei ihnen in Psalmen von David: Ikuh ma mittakin hal kullu zi Muhammadin im. Das heißt, seine Wörter sind die schönsten Wörter. Der ist der große Muhammad. Seine Wörter sind die schönsten Wörter, die besten Wörter. Er ist der große Mohammed. So steht bei ihnen in Psalmen auch. Aber subhanallah, wir nehmen die Wahrheit und wir wollen die Wahrheit. Aber manche Leute wollen das übrigens, das hat Isa a.s. gesagt, ja? Der Geist der Wahrheit. Isa a.s. hat das gesagt, nicht ich. Aber über Barakallahu fikum, es gibt tausende von Beweise bei den anderen, die vor uns waren, dass Isa, dass der Prophet Muhammad s.a.w. der letzte Gesandte Gottes ist. Und jeder Prophet hat das verkündigt und hat verkündet, dass der Prophet Muhammad s.a.w. kommen wird. Und alle Propheten haben ihren Völkern gesagt, dass dieser Prophet kommt. Und das ist unser Prophet s.a.w. Nach ihm kommt kein Prophet. Und er ist derjenige, der alles bestätigt hat, was die anderen Propheten gesagt haben. Und das war in einer Zeit, in dieser Zeit, die Welt war durcheinander und so kam natürlich die Botschaft, Barakallahu fikum. Das nächste Mal, bi'idni ta'ala, reden wir über An-Nubuwa. Das nächste Mal reden wir über An-Nubuwa, bi'idni ta'ala. Idhan, al-marra al-qadima, natakallam an An-Nubuwa. ما أتصور اللبيب تكفيه الإشارة والإشارتان واللبيب والإشارة يفهم يا أخو. هناك يعني مثلا في إظهار الحق رحمة الله الهندي له كتاب يعني أتى بدلائل عظيمة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة الإنجيل، فما نحتاج الآن ندخل في هذا الباب، لأن الحمد لله رب العالمين نحن ثابتين ومؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في داعي نتكلم عن هذا الأمر كثيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Das nächste Mal wie schon gesagt wir reden über die Botschaft wie der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم die Botschaft bekommen hat und es gibt sehr viele Beweise von Torah und von Injil, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم der letzte Gesandte Gottes ist. Es gibt ein schönes Buch von Rahmatullah al-Hindi das heißt Izhar al-Haq. Er hat sehr viele Beweise geholt von Torah und Injil, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم der letzte Gesandte Gottes ist. Aber wir brauchen das nicht alles jetzt zu bringen, weil das nicht unser Thema ist. Wir reden über die Geschichte von Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. Wir reden weder von Juden noch von Christen in unserem Unterricht, sondern wir reden über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Und übrigens, das wichtigste Teil fängt jetzt an. Das heißt, was wir früher gemacht haben, das war nur eine allgemeine Erklärung, wie der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in Mekka lebte und so weiter. Aber jetzt, sozusagen ab nächsten Unterricht, fangen wir mit Religion an. Weil diese Geschichte jetzt, das hat mit der Religion zu tun. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ma'al nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.